Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 175 von Freitag, dem 15. März 2024. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Dienstag, ich fall direkt mit der Tür ins Haus. Am Dienstag war ich beim Onkologen und da galt es ja zu besprechen, was jetzt die Ergebnisse des CTs sind, und das war teils wirklich sehr erfreulich, denn die Metastasen auf der Leber sind kleiner geworden. So steht es halt in dem CT drin. Da werden jetzt keine Größenangaben oder so in dem Befund angegeben, sondern nur, dass die kleiner sind, die Metastasen, und dass man die Ränder nicht mehr scharf abgrenzen kann. Und ich denke mal, das ist der Grund, warum man da keine Messung auf die Größe gemacht hat, weil ja, wo stellt man da den Messpunkt ein? Ja, das ist doch eine sehr erfreuliche Nachricht, und das bedeutet jetzt mal erst, ja was? Keine Ahnung. Die andere Nachricht in dem CT ist, dass auf der Lunge so mehrere kleine Knötchen zu sehen sind, oder Rundherde, haben die geschrieben, von 4 Zentimetern, ach Quatsch, 4 Millimetern Größe. Und die sind halt beiderseits, also sowohl im rechten wie im Lungenflügel, linken Lungenflügel zu sehen. So. Und ja, das habe ich auch auf dem Bild dann gesehen. Und ja, da weiß man jetzt nicht genau, sind das Metastasen oder nicht. Also so sinngemäß steht es auch da im Befund drin, dass man das jetzt nicht so genau sagen kann. Und nun gut, ich sag mal, von dem, was ich jetzt so kenne und ich gesehen habe, wo die sich befinden, würde ich auch sagen, da kommen wir auch nirgendwo dran, um da eine genauere Bestimmung machen zu können. Ja, was hat der Onkologe dann in der Summe dazu gesagt? Er hatte dann gesagt, dass man daher die Behandlung mit einer reinen Antikörpertherapie weiterführen könnte. Also die ganzen Zytostatika aus der chemotherapeutischen Ecke weg und nur noch den Antikörper, den ich da sowieso ja schon bekomme, den weiterzugeben. Die Lunge muss man dann weiter beobachten, ob sich da jetzt mehr entwickelt oder ob das auch wieder zurückgeht, ob das unterschiedlich ist. Ja, mehr konnte er jetzt dazu auch nicht sagen. Und er hat gemeint, ehe wir jetzt eine Therapie festlegen, würde er gerne mit den anderen Ärzten in der Tumorkonferenz sprechen. Und das kann man sich so vorstellen, das ist also eine interdisziplinäre oder multidisziplinär, also eine Veranstaltung, wo ein Arzt einen Patienten mitbringt, jetzt nicht in Fleisch und Blut, sondern nur auf Papier, den anderen Ärzten vorstellt, und die anderen Ärzte gucken jeweils aus ihrer Fachrichtung darauf und sagen, was sie da zur Behandlung denken, was sie vorschlagen. Ja. Und gut, da sagt er, dann würde er nochmal den Radiologen genauer befragen und auch die Chirurgen, wie die das sehen, ob das sinnvoll wäre, da in der Leber nochmal einen Eingriff zu machen, oder ob das sinnvoller wäre, mit der Chemotherapie weiterzumachen. Ja, das besprechen die, und ich kann dann am Dienstag nächster Woche, ist das, glaube ich, der 19. Also der 19. stimmt auf jeden Fall. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob es der Dienstag ist. Da kann ich dann wieder zum Onkologen hin und hören, was jetzt die Tumorkonferenz ergeben hat und was jetzt der Behandlungsvorschlag ist, den man mir also dann macht. Ja, da muss ich dann oder würde ich dann noch mal erzählen, wenn dieses Gespräch war, was jetzt die Ideen der anderen Ärzte genauer sind und wofür ich mich entscheide dann und wie es weitergeht. Ja. So, das ist mal das so, was die aus dieser Seite kommt. Ich bin da total froh, dass die Nachricht halt in die Richtung gegangen ist und dass die Chemotherapie, so wie sie bisher gelaufen ist, also auch wenn sie nicht ganz optimal gelaufen ist, da letzten Endes doch noch eine Verbesserung auch noch mal gebracht hat. Ja. Und den Rest müssen wir wirklich Gott überlassen und der Schleue der Ärzte jetzt und ja, mal schauen, wie das so sich weiterentwickelt. Wär ja schön, wenn jetzt auch diese Antikörpertherapie das nicht nur auf Stand hielte, sondern auch dazu führen würde, dass das weiter zurückgeht und auch die Dinge, die da in der Lunge zu sehen sind, dort weiter zurückgehen. Also ich sag mal so, dieser Antikörper, der ist schon speziell auf diesen Tumor konzipiert, wie ich ihn 2017 hatte, der dann gestreut hat. So, und alle Abkömmlinge von dem Tumor, die können auch mit diesem Antikörper ja, in irgendeiner Art und Weise angegangen werden. Das funktioniert. Da ist egal, wo die sich jetzt befinden, ob in der Leber oder in der Lunge, die spüren halt, dieser Antikörper spürt halt diese Struktur auf und wirkt dann dort gegen. Würde jetzt heißen, also wenn da in der Lunge das, was da jetzt zu sehen war, auch von dem metastasierten Karzinom ist, dann wird das auch bekämpft werden können. Und ja, wenn nicht, dann ist es halt was anderes. Und, also da kann auch sein, dass das, keine Ahnung, ein bisschen Gewebe ist, also so kleine Flecken, wo die Lunge mal eine Infektion hatte und das dann, sag ich mal, narbig ausgeheilt ist, um es mal einfach zu sagen. Werden wir alles sehen. Kommt so mit und mit die Erkenntnis. Aber jetzt heißt es erstmal weitermachen, gucken, was am Dienstag vorgeschlagen wird und da diese Strecke dann weitergehen. Ja, derweil genießen wir hier im Backhaushaus unser Miteinander. tageweise auch schönes Wetter, in dem wir dann auch mal hier nochmal über die Berge spazieren gehen können. Ja, und genau, wir tun so unsere Dinge, die wir hier zu tun haben. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist ja ein bisschen mehr. Auch jetzt ist es auch wieder 14 Uhr geworden, bis ich hier die Aufnahme machen konnte, weil vorher einfach viel Haushaltstätigkeit und Einkaufen, ja, und auch die eigene Pflege zu tun war. Und ja, so geht die Zeit, also geht die Zeit schnell rum, so irgendwie, ne? Und dann, ja, muss ich mir tatsächlich vornehmen, mir diese Aufnahme zu fabrizieren. Jo, ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Ich sage nochmal Danke an auch alle die, die sich jetzt so im Verlauf der Woche auch gemeldet haben, mit denen ich geschrieben oder telefoniert habe. Das ist immer wieder klasse, dass wir so miteinander sein können und ja, dass ihr da auch dabei bleibt und ja, mit an uns denkt hier als Familie. Das soll es dann gewesen sein für heute. Ehe ich jetzt hier wieder vom Hölzgen aufs Stöckskin komme, sage ich ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis denne.